epigenetik Werbung. Wir Genetics sind einfach die geilsten. Ich bombe rum und lasse Kugeln fliegen. Alles aus meiner Karre. Wir Genetics sind einfach die geilsten. Wir Genetics sind einfach die geilsten, denn unsere Karre ist größer als von jedem anderen Spieler. Ich bin Genetic und ich bin der Mercedes-Benz hier im Ragnarok. Wir sind einfach die geilsten. Genetics sind die geilsten Charaktere in Ragnarok Online. Das war Alexa. Auch sie sagt, dass wir Genetics die geilsten sind. Wir sind einfach die geilsten. Wir sind die geilsten!